Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Februar 2012 von Diakon Dietrich Schneider. Es liest Christian Bein. Und ihr werdet sicher wohnen. Vor einem Umzug in eine neue Wohnung oder vor dem Bau eines Hauses bedenkt man ja viele Punkte. Wie viele Zimmer brauchen wir? Haben wir einen Garten? Ist der Keller groß genug? Wie sind die Einkaufs- und Schulmöglichkeiten im Ort? Und irgendwann kommen noch ein paar Fragen hinzu. Kann man die Wohnung verkleinern, wenn nur noch zwei darin wohnen? Wie viele Treppen sind zu überwinden? Kurzum, kann man in dieser Wohnung auch alt werden? Da wird vieles in Frage gestellt. Die sozialen Bezüge rundherum und die Frage, wer sich denn kümmern kann. Ebenso wie mögliche bauliche Erleichterungen, wenn die Treppen zum Hindernis und der große Garten zur Last fallen wird. Ich erlebe, wie das Eingeständnis, dass es mal so oder ähnlich kommen wird, nicht leicht fällt. Allzu gerne möchten wir an den Orten festhalten, die uns viel bedeuten. Hier sind die Kinder groß geworden. Hier haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Hier sind alle Erinnerungen zu Hause. Doch auch das stelle ich fest. Wo Menschen sich mit ihrer Lebens- und Wohnform für die Zeit des Alterns früh und selbstbestimmt beschäftigen, entsteht oft etwas Gutes daraus. Es entstehen neue Ideen, neue Formen, neue Verbindungen und Beziehungen oder die alten festigen sich, aber womöglich verändert. Wie Menschen leben, wenn sie älter werden, das wollen wir in diesem Monat betrachten. Da gibt es neue Wohnformen, oder sind diese gar nicht so neu? Und es gibt gewollte und notwendige Betreuungs- und Lebensformen. Im besten Alter, so lautet unser Jahresthema. Wie Menschen leben und wohnen, bestimmt wesentlich, ob sie diesen Ausspruch mit einem Ausrufezeichen oder einem Fragezeichen versehen können. Gottes Zuspruch, und ihr werdet sicher wohnen, aus dem 5. Mosebuch, ist für uns als Christen dabei auch Anspruch, für altersgerechte Wohnformen einzutreten und damit ein würdiges und erfülltes Leben im Alter zu ermöglichen. Noch ein Hinweis. Am 4. September wird Henning Scherf bei uns zu Gast sein und von seinen Erfahrungen mit dem WG-Leben erzählen. Ihr Dietrich Schneider, Diakon, Öffentlichkeitsreferent im Evangelischen Kirchenkreis Unna. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Februar 2012. Text Diakon Dietrich Schneider, Sprecher Christian Bein, Musik Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell, vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen. Musik